Bueno, buenas tardes. Schönen guten Nachmittag. Mi nombre es Albert Cardoso. Ich heiße Albert Cardoso. Soy trabajador de la empresa Calderi Refractarios Venezolano. Ich bin Arbeiter in der Firma Calderis Refractarios. Das sind feuerfeste Materialien, die sie herstellen. Como dice Yasmin, ubicada en el estado Bolívar, al sur de Venezuela. Also wie auch im Fall von Yasmin ist diese Firma angesiedelt im Süden von Venezuela, im Bundesstaat Bolívar. Ingresé a la empresa como un técnico en informática. Ich bin in die Firma gekommen als ein Informatiker und Techniker. Y gracias también a la empresa pues terminé mi carrera en estudios jurídicos y soy abogado de la República. Und dank der Firma konnte ich aber meine weitere Studien machen und konnte mich als Anwalt konnte einen Anwaltstitel abschließen. Hasta hace poco secretario de reclamo de la organización sindical Sutra Calder. Und ich war bis vor kurzem Delegierter für Beschwerden in der Gewerkschaft Sutra Calder von der Firma. Ya que fui delegado por los propios trabajadores a asumir otra responsabilidad y tuve que apartarme del sindicato. Und er hat sozusagen den Auftrag von der Arbeiterschaft bekommen, eine andere Aufgabe zu übernehmen und musste jetzt aus der Gewerkschaft austreten. Das wird dann noch gleich erklären. Ahora bien, Calderis es una fábrica de refractarios para todo el proceso industrial de las empresas básicas en Guayana. Und Calderis ist eine Zulieferfirma für die Schwerindustrie, für alle großen sozusagen Aluminium-Stahlwerke. Es una empresa que comenzó con más de 600 trabajadores, pero por políticas pues de la transnacional del grupo Imerys, francés, alemán, el grupo Imerys, este se llegó hasta 250 trabajadores. Und das ist eine Fabrik, die eigentlich mit 600 Leuten angefangen hat, aber durch Belastungspolitiken, durch das Konsortium, was zum Teil auch von deutschen und französischen Anteilseignern geführt wurde, wurden sie auf 250 Arbeiter gesenkt. Y una empresa con más de 45 años de servicio en Puerto Ordaz, primero con un capital venezolano y luego pues fue vendido a una transnacional. Und das ist eine Firma, die seit 45 Jahren in Venezuela produziert, oder diese Fabrik besteht seit 45 Jahren, zuerst mit venezolanischem Kapital und später privatisiert verkauft an ausländische Konzerne. En el año 2009 se inicia una serie de reclamos por parte de incumplimientos por parte de esta transnacional con los trabajadores de la empresa. Und 2009 gab es die erste großen Beschwerden oder Proteste von Seiten der Arbeiterschaft gegenüber der Firma. Donde, bueno, fueron alegados donde fueron alegados como bajos rendimientos económicos por parte de la industria, fueron alegados también inconvenientes en la hora de la adquisición de las divisas. Und wo sozusagen als Gründe für Einschränkungen oder für Einschränkungen unserer Rechte, unserer Löhne angegeben wurde, dass sie angeblich ökonomische Probleme hätten oder dass sie Probleme hätten, Devisen zugesprochen zu bekommen vom Staat. Y todos aquellos pues problemas que siempre son alegados a lo largo de la historia por los capitalistas, por los empresarios. Also all diese Probleme, die natürlich immer vorgeschoben werden von in der Geschichte, war es schon immer so, dass Kapitalisten sowas nennen als Gründe für Entlassung oder für... En enero del año 2013, cuando de una vez pues la transnacional abandona las instalaciones de Calderis Refractarios. Und es ist dann, kam dann im Januar 2013 dazu, dass der Konzern Calderis Refractarios sozusagen verlässt. Y inmediatamente el 24 de enero fue ocupada por los 250 trabajadores que hacíamos vida. Und am selben Tag noch 240. Sí. Am selben Tag noch wurde die Fabrik von 240 Arbeitern und Arbeiterinnen besetzt. Donde se inició un proceso de resguardo a las instalaciones y a los equipos que mantenía la empresa. Und wo erstmal ein Prozess des Schutzes der Maschinerie und also der Fabrikanlagen sozusagen eingeleitet wurde. Igualmente haciendo los mantenimientos necesarios para que el proceso y las maquinarias no se nos dañaran. Und wo wir sozusagen verlaufend dessen natürlich auch die Maschinerie warten mussten, damit es nicht kaputt geht. Y se inicia un proceso de discusión con el gobierno nacional a los efectos de que suministre las herramientas jurídicas que permitan a los trabajadores pues el reinicio de las actividades. Und wo dann die Diskussion begonnen hatte mit dem Staat, Verhandlungen und die Rechtslage irgendwie klar gemacht wurde, unter dem der Betrieb verstaatlicht werden könnte. Un proceso muy distinto al de Vivex, porque Vivex en ese momento no tenía un marco regulatorio, un marco jurídico. Recordemos que la ley del trabajo sale en el 2012. Und das ist ein ganz anderer Prozess der Übernahme, der dann einsetzt, als es im Fall von Vivex war, weil das neue Arbeitsgesetz, was sozusagen jetzt die Übernahme vom Staat, von Fabriken sozusagen stützt, ist erst 2012 verabschiedet worden. Por lo cual era un poco más expedito todo el proceso jurídico, pero igual pues la burocracia interna que hay en el gobierno nacional impidió porque fuera algo más ágil, y es un periodo de un año y medio que lleva el proceso. Das heißt, dadurch war es schon mal schneller als in Ihrem Fall, was 3 Jahre bei Ihnen gedauert hat. Bei uns waren es 1,5 Jahre durch sozusagen bürokratische Verschleppungen oder Gründen, die es innerhalb des Staatsapparates gibt, dass es zur Enteignung kam. En ese periodo los trabajadores de Calderi solicitamos la mediación de la Embajada de Francia, de la Embajada de Alemania, la mediación de la Cancillería de la República y demás instituciones del gobierno. Das heißt, da wurden dann auch Sitzungen abgehalten mit der Botschaft von Frankreich und der Botschaft von Deutschland, also dort Vermittlungen zu den Mutterkonzernen. A los efectos de que la transnacional respondiera por los pasivos de los trabajadores. Damit nämlich auch sozusagen der Konzern auf die Lohneinforderungen der Arbeiterschaft reagiert. Paralelamente a eso, Sutra-Calderi inicia pues el proceso de discusión con la Presidencia de la República, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Industria. Und dann hat dann auch sozusagen die Gewerkschaft von Calderis, also unsere Gewerkschaft, eigene Diskussion mit dem Staat, mit der Landesregierung angefangen. Y con el único representante, una sola persona que dejaron en Venezuela, y era el asesor jurídico de la empresa, que también pues estaba en el proceso de conversaciones con el Estado. Und mit in diesen Gesprächsrunden saß aber nur als einziger Vertreter noch, den sozusagen der Konzern dort gelassen hat, ein Berater, der saß mit drin und hat sozusagen den weiteren Verlauf diskutiert. Donde el presidente de la empresa, el vicepresidente de la empresa y todos los gerentes renunciaron y se fueron. Wo sozusagen der Präsident, wie sagt man, der Gerencia. Sí. Also der Konzernverwaltung. Und der Vizepräsident und sozusagen die höchsten Mitglieder, die Manager, eigentlich alle zurückgetreten und ausgereicht sind. Y finalmente el 5 de julio del año 2014, cuando fue decretado por una resolución ministerial el decreto de ocupación temporal de la empresa que ordena el reinicio de las actividades. Und am 5. Juli 2014 wurde dann die Besetzung des Unternehmens dekretiert und die Wiederaufnahme der Produktion sollte eingeleitet werden. Un proceso que, como aparece entre comillas, un proceso que en Venezuela se da como resguardo al proceso social del trabajo y su núcleo familiar. Más adelante lo vamos a explicar. Un proceso que, sozusagen, rechtlich gerechtfertigt wurde mit Verweis auf sozusagen mit bestimmten Artikel, Rücksichtnahme auf die Arbeit als integralen sozialen Prozess und die familiäre Situation der Arbeiterin. Das ist eine direkte Übersetzung aus. Mediante esa ocupación, según la legislación venezolana, se tiene que nombrar inmediatamente una junta administrativa temporal encabezada por 2 trabajadores. Und nach venezolanischen Gesetzeslage musste dann auch sofort ein Übergangsrat oder eine temporäre Verwaltungsleitung einberufen werden mit der Beteiligung von 2 Arbeitern. Y se le da una opción al empresario que abandonó la empresa para integrarse a lo misma a los efectos pues de que vigile también cómo va el proceso hasta tanto se llegue a la expropiación o compra de la empresa. Und wo aber genauso auch die Möglichkeit dem Unternehmer gegeben wurde, einen Vertreter zu schicken, der sozusagen auch dann den weiteren Verlauf, also die Übernahme der Fabrik und sozusagen die Auszahlung und so weiter mit überwachen kann. La cual pues la empresa transnacional no aceptó y inmediatamente pues la legislación estipula que se nombre un tercer trabajador como parte integrante de la junta administradora. Was aber der Konzern nicht akzeptiert hat und wo dann sozusagen andere Gesetze wiederum greifen und ein dritter Arbeiter ernannt wurde in diesen Übergangsrat. Es por eso que ya yo no soy secretario de trabajo, reclamo el sindicato, porque los trabajadores me nombraron como parte integrante de la junta y no aparece en la legislación, pero nosotros como clase trabajadora tomamos la decisión de renunciar al sindicato y asumir la parte administrativa. Und das ist auch der Grund dafür, weswegen ich sozusagen von meinen Aufgaben als Delegierter für Beschwerden in der Gewerkschaft, in unserer Gewerkschaft zurückgetreten bin. Das schreibt zwar das Gesetz noch nicht vor, aber wir denken, es ist sozusagen ein saubererer Prozess, dass wenn ich sozusagen jetzt Mitglied, ich wurde dann gewählt als Mitglied von dieser Übergangsjunta, wenn ich sozusagen ja, also Mitglied bin, dann sollte ich nicht gleichzeitig in der Gewerkschaft sein. Por eso en estos momentos el control absoluto de la administración de la empresa, ventas, compras, materias primas, está en manos de las clases trabajadoras, solamente vigilada por el Ministerio del Trabajo en forma de supervisar que todo esté dentro del marco de la ley, pero no tiene una incidencia como tal en las decisiones de los trabajadores. Und das ist sozusagen die Situation, die wir haben, ist, dass wir eigentlich die ganzen Ressourcen, die Maschinerie und auch die Produktion selber leiten, bestimmen und dass das Arbeitsministerium, was sozusagen ihren eigenen mit eingeleitet hat, diesen ganzen Prozess, sagen wir mal, schaut, dass sie nach den rechtlichen Rahmen funktioniert, aber sie hat eigentlich keinen Einfluss darauf, wie die Produktion abläuft. Se inician operaciones formalmente el 10 de junio, donde se realizan las primeras producciones, las primeras ventas de material, ya que nos habían dejado, pues, en ese abandono que hicieron la transnacional, habían dejado cantidad importante de materia prima y nosotros iniciamos con el proceso de producción. Und am 10. Juli wurden dann die Produktion wieder angeworfen. Zumal wir sozusagen ja noch Rohstoffe innerhalb des Fabrikgeländes hatten, womit wir erstmal produzieren konnten. Esto permitió reactivar los recursos económicos de la empresa y poder pagar algunas deudas, comprar algunos insumos para la misma producción. Und das hat uns dann erlaubt, sozusagen zum Teil Schulden, die Firma bei anderen Zulieferern hatte, zu bezahlen oder Verbesserungen innerhalb durchzuführen und auch die Löhne auszuzahlen, oder también los sueldos. Sí, parte de los sueldos, pero está más adelante. Okay. Igualmente, una empresa que tomamos con cero bolívares al momento de la Junta Administradora, hoy, gracias pues a la actividad de los trabajadores, a la sana administración que se está llevando, podemos decir que contamos con suficiente cantidad de dinero que nos permite operar ya hasta el 2015. Und sozusagen die Firma, die Firma, die wir quasi übernommen haben mit null Bolivaris sozusagen Kapital, ist durch diese sozusagen selber Anwerfen der Produktion haben wir genügend Vorschuss, genügend Finanzen, um sozusagen die bis zum Februar 2015 laufen zu lassen. Igualmente pues se forma en la empresa por decisión de los trabajadores, que se constate o se inicie con el proceso de control obrero bajo consejo de trabajadores de las diferentes unidades. Und con, digamos, con en apoyo con del... No, por enmarcado dentro de uno propio, sí. Ja. Und sozusagen unter eigener Entscheidung haben wir dann die verschiedenen Areale, die es innerhalb der Fabrik gibt, wurden dort Arbeiterräte eingerichtet. Porque es un proceso que se está innovando, se está mencionando en la ley, mas no se tiene un marco regulatorio para él, pero la iniciativa de los trabajadores en conformarse como Consejo de Trabajadores, como sale estipulado en la ley, bueno, dio pie a que se formaran 15 unidades de Consejo de Trabajadores en las distintas empresas que se reúnen con la Junta Directiva. Das heißt, es gibt sozusagen für diesen Prozess der Räte innerhalb der Fabrik noch keinen rechtlichen Rahmen, aber wir haben einfach dort die Initiative ergriffen und haben in den 15 Bereichen, die es gibt, Räte eingerichtet, die sozusagen mit der Übergangsjunta zusammen die Produktionspläne und den weiteren Verlauf entwirft. Igualmente se da un proceso de discusión de cuánto se iba a ganar por cada trabajador, de reactivar los salarios y demás beneficios que se dejó de percibir desde el abandono de la empresa. Und wo dann sozusagen auch eine Diskussion natürlich stattfand über die Höhe der Gehaltszahlung. Die ganzen anderthalb Jahre, wo wir ja keinerlei Bezahlung bekommen haben, dass wir die sozusagen zurückerstattet bekommen. donde se tomó la decisión por parte de los trabajadores que para el inicio y la recuperación de las actividades de la empresa, todos los trabajadores de la nómina se establecieran en un salario que está muy por encima por el salario mínimo nacional en estos momentos. Und wo sozusagen in den Diskussionen festgelegt wurde, dass alle Arbeiterinnen und Arbeiter, die sozusagen sich auf der, also die bei uns angestellt sind oder in der Fabrik arbeiten, einen sehr viel höheren Lohn als den venezolanischen Mindestlohn bekommen. Es decir, desde los trabajadores que estamos asumiendo la junta directiva hasta el personal de la última cadena de producción, estamos ganando en estos momentos lo mismo como una medida socialista para la reactivación y recuperación de la empresa. Und das gleiche, also sozusagen, was wir außerdem eingerichtet haben, ist die gleiche Zahlung an alle. Also egal, wer sich jetzt in der Verwaltung befindet oder im Produktionsbereich, erhält das gleiche Gehalt. Sozusagen eine sozialistische Maßnahme, um die Produktion in Gang zu setzen. Hemos tenido excelentes índices de asistencia al trabajo, excelentes índices de producción, y no hay un gerente ni un jefe capitalista que esté detrás del personal para decirle cuáles son sus actividades. Und wir haben sozusagen eine große Beschäftigung, eine große Beteiligung an der Produktion, eine große Beteiligung an der Verwaltung. Ohne dass irgendein sozusagen Aufseher, Kapitalist uns dort darin kontrollieren müsste. Igualmente, parallelamente a la recuperación de la empresa, se por decisión de los trabajadores se inicia con la conformación del Centro de Estudios de la Universidad Bolivariana de Trabajadores de Sur Rivera. Zum anderen wird sozusagen auf Initiative der Arbeiter und Arbeiterinnen das Studienzentrum es gibt sozusagen eine venezolanische Arbeiteruniversität, wo sich Arbeiterinnen weiterbilden können, dass dann ein eigener Sitz in der Fabrik aufgemacht wurde. Aber der Universität Jesús Rivero. Paralelo pues a la discusión de los salarios, igualmente los demás beneficios, caja de ahorro, beneficios de alimentación, de cesta ticket de alimentación, que es un beneficio que se le otorga a los trabajadores por no tener los comedores en la empresa. Und parallel natürlich zu anderen Vorteilen oder Zahlungen zu so einer Art Sozialpolitik für die Arbeiter, zum Beispiel Lebensmittelmarken zusätzlich zum Gehalt, Einzahlung in eine Rentenkasse und so weiter. Y se inicia pues con el proceso de cogestión de control obrero, donde los días lunes los tres trabajadores de la junta directiva se reúnen con los 15 trabajadores que fueron nombrados como voceros de los consejos de las diferentes unidades. Und wo wir Carlos? Sí, Carlos. Und wo wir haben sozusagen jeden Montag das Verwaltungstreffen zwischen den drei Arbeitern, die im Verwaltungsrat sitzen, oder in dem Übergangsrat, und den Delegierten der 15 Räte der verschiedenen Bereiche der Produktion. Y los días viernes se explica a todos los trabajadores dos horas a partir de la mañana todos los procesos que se han llevado en la semana, se discute todas las formas de compra, se discute quién se vendió, cómo se está produciendo, para quién se está produciendo, qué se está comprando, se hace todo el proceso de discusión integral con los trabajadores los días viernes. Und freitags wird sozusagen ab dem Morgen dann zwei Stunden lang in einer Arbeitervollversammlung alle Statistiken sozusagen der Produktion verlesen. Also wird sozusagen, die werden in Kenntnis gesetzt, was für Rohstoffe eingekauft werden, an wen weiterverkauft wird, was für Firmen, was für neue Abkommen und so weiter getroffen werden. Das heißt, damit sie sozusagen Einblick haben. Y hoy podemos decir pues satisfactoriamente que tenemos el control absoluto de la empresa en compañía con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para políticas orientadas hacia los procesos de los trabajadores y de nuestras comunidades. Und heute können wir mit Genugtuung sagen, dass wir sozusagen die Fabrik verwalten können, dass Prozesse eingeleitet wurden. Otra vez lo último que la República Bolivariana. Sí, que permite que la República Bolivariana de Venezuela y los trabajadores también orientemos políticas hacia las comunidades y hacia los consejos comunales que hacen vida cerca del Instituto. Dass sozusagen in der Bolivarianischen Republik von Venezuela diese Politik, dass eine eigene Macht sich entwickeln kann, eine eigene Politik gemacht werden kann von den Gemeinderäten, von den Fabrikräten sozusagen, dass sich die stärkt, dass sich ausbaut.